Hallo, mein Name ist Ricky und ihr hört 4 Ecken, 2 Elfer VfB. Ja, eine Menge Neuigkeiten rund um unseren VfB Stuttgart. Ich habe mir diesmal ein wenig länger Zeit gelassen, bis ich eine neue Ausgabe aufnehme. Eigentlich wollte ich schon am Montag eine neue Folge produzieren, wie wir Podcaster sagen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich dachte, nee, ich warte, bis der Simon Terodde-Transfer fix ist. Denn, ja, wie es dann immer so ist, man macht sich die Mühe, erzählt viel und berichtet dann davon, dass Simon Terodde angeblich ganz kurz davor stünde, beim VfB zu unterschreiben. Und dann zacki bumski, wir kennen das ja schon, findet oder kommt es doch nicht zu diesem Transfer und man steht wieder da, wie der absolute Vollidiot. Deswegen habe ich gedacht, nee, diesmal warte ich einfach, bis der Transfer als fix vermeldet wird. Und das war gestern der Fall. Und ich freue mich über diesen Transfer. Ich freue mich wirklich riesig über diesen Simon Terodde-Transfer. Unsere neue Nummer 9. 25 Tore in der letzten Zweitligasaison geschossen. 6 Vorlagen. Das hört sich wirklich nicht schlecht an. 28 Jahre alt ist der Typ. Solltet ihr es irgendwie nicht ganz mitbekommen haben. Simon Terodde hat bislang beim VfL Bochum gekickt und ja, bekommt bei uns jetzt einen 3-Jahres-Vertrag, Ablösesumme so zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro, wird gemunkelt, die Vereine haben stillschweigend darüber vereinbart, aber ich sag's nochmal, dieser Transfer ist für mich wirklich phänomenal, einer der besten Transfers in den letzten Jahren, so habe ich es auch auf Twitter geschrieben, at Ricky Palm, da kann man mir folgen. Ich will natürlich einschränkend dazu sagen, dass der Großkreuz-Transfer auch ein ganz dickes Ding war, im Nachhinein sowieso, aber auch damals fand ich den schon sehr, sehr sinnvoll. Und der Terodde-Transfer, also das ist wirklich richtig, richtig gut aus meiner Sicht. Da hätte ich mich auch drüber gefreut, wenn der VfB erstklassig geblieben wäre. Das ist ein Spieler, der vor allem, glaube ich, sich auch durch schwierige Situationen durchkämpfen kann. Ich kann mich erinnern, dass er vor vielen Jahren schon mal als großes Talent gehandelt wurde und glaube ich in Düsseldorf spielend sich schwer verletzt hat, wirklich so einen richtigen Karriereknick durch diese schwere Verletzung erlitten hat. Er hat sich damals, glaube ich, 3 Rippen gebrochen oder so und musste dann über diverse Zweitliga-Clubs ja seine Karriere wieder neu aufbauen und ist dann bei Bochum gelandet, hat da wirklich gute Leistungen gezeigt und ist jetzt beim VfB Stuttgart. Mit Sicherheit ist seine Idee auch hier jetzt gute Leistungen zu zeigen beim VfB und mit uns dann in die erste Liga wieder aufzusteigen und dann endlich auch Bundesliga-Profi zu werden. Jedenfalls mal so richtig mit Anerkennung und so weiter. Alles, was hat dazugehört. Ja, Startelf, pipapo. So, also ich finde diesen Transfer phänomenal. Habe ich, glaube ich, jetzt schon häufiger gesagt. Und man hat mich damit sehr, sehr glücklich gemacht. Wirklich. Ein anderer Transfer, der wurde letzte Woche auch als fix vermeldet. Marcin Kaminski wird unsere neue Nummer 35 sein. Der Spieler kommt von Lech Posen. Ich habe ja vorige Woche schon darüber berichtet, dass er für die Innenverteidigung eine Option ist, der VfB interessiert sei. Jetzt ist das Ding also fix. 3 Jahre bekommt Kaminski Vertrag vom VfB Stuttgart. Ist ein Linksfuß für die Innenverteidigung. Das ist ganz wichtig, denn nach genau so einem Spieler hat man gesucht. Mit 1,92 ist er eine richtige Kante. Übrigens Terodde genauso groß. Das ist vielleicht irgendwie ein Trend, dass der Jos Luhukay immer Spieler will, die doppelt so groß sind wie er. Das kann natürlich sein. Nee, aber er ist, also der Kaminski scheint ein vernünftiger Spieler zu sein. Ich kenne den Spieler zwar nicht, aber so ein paar Daten, die man im Internet findet, die klingen jetzt mal nicht ganz so verkehrt. Natürlich ist die polnische Liga nicht gerade der Gradmesser schlechthin, ja, aber mir ist dann schon wohl dabei, wenn ich sehe, dass er irgendwie 92% der Zweikämpfe in der Euroleague gewonnen hat. Das macht schon mal was her, ja. Also da glaube ich, haben manche VfB-Innenverteidiger schlechtere Quoten zu Euroleague-Zeiten gehabt. Von daher, das ist schon vernünftig und wie gut er dann ist, werden wir ja spätestens dann ab 5. August mit eigenen Augen sehen können. Kaminski kommt übrigens ablösefrei nach Stuttgart und ja, ist der dritte Transfer, der fix ist, denn man vergisst ja immer mal wieder so ein bisschen, dass Jean Zimmer ja schon im April beim VfB Stuttgart unterschrieben hat. Es sind auch Spieler gegangen. Bei einem fand ich es jetzt nicht so überraschend. Wir haben eigentlich die letzten Wochen immer nur darüber gesprochen, wohin geht der letzten Endes und wie viel bringt er den VfB ein. Die Rede ist natürlich von Timo Werner, der jetzt für 10 Millionen Euro nach Leipzig transferiert wird. Sollte Werner endlich mal Erfolg haben, kriegt der VfB noch ein paar Bonuszahlungen. Das wurde jedenfalls vereinbart. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich will nicht unbedingt drauf setzen. 4-Jahres-Vertrag bekommt Timo Werner und er hofft auf das Verständnis der Fans. Man müsse ihn doch auch verstehen. Er möchte doch schließlich an seiner Karriere arbeiten. Finde ich irgendwie, tja, einen sehr unpassenden Kommentar. So kann man es ausdrücken. Also kein Problem, wenn ein Spieler sagt, ich möchte gehen, ich sehe meine Zukunft woanders, aber das Argument, ich muss doch jetzt mal an meine Karriere denken. Ja, da hättest du vielleicht letzte Saison dran denken können, denn da hattest du die Möglichkeit, als 20-Jähriger für mächtig Wirbel im VfB-Sturm zu sorgen, da du keine Konkurrenz hattest und eigentlich mit so einem Spieler wie Didavi einen sehr guten Vorlagengeber, also das hätte vielleicht besser ausgehen können für dich, Herr Werner. Und ich freue mich natürlich, dass Timo Werner jetzt so glücklich ist und endlich bei dem Traditionsclub Red Bull, man muss es ja immer wieder so sagen, Leipzig unterschrieben hat. Ja, Verständnis der Fans wird eingefordert. Mal sehen, vielleicht kommt es ja irgendwie im DFB-Pokal zu diesem Duell Stuttgart gegen Leipzig oder dann spätestens in der nächsten Saison. Und da freue ich mich dann schon, wenn Timo Werner, ich weiß gar nicht, ob der auflaufen wird oder auf der Bank sitzen wird. Eins von beiden wird er auf jeden Fall vermutlich. Und dann bin ich mal gespannt, wie er da in Stuttgart empfangen wird und das Verständnis der Fans dann zu spüren bekommt. Ein weiterer Spieler, der den Verein verlässt, ist Jerome Kiesewetter. Der wechselt zum neuen Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass Düsseldorf plötzlich wieder unser Liga-Nachbar ist oder wie man das nennen soll. Also sie spielen mit uns in der zweiten Liga. Die Düsseldorfer habe ich nach ihrem Erstliga-Intermezzo irgendwie schon völlig abgeschrieben. Zeitweise habe ich die auch schon für die dritte Liga verbucht, aber sie sind tatsächlich in der zweiten Liga, ich glaube 14. in der letzten Saison geworden. Bei Jerome Kiesewetter, da weiß ich natürlich jetzt nicht unbedingt, warum der geht. Der hat sich eigentlich in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgarts immer ganz gut präsentiert. Und man dachte schon, dass das perspektivisch ein Spieler sein könnte, der dem VfB gut tut, der ein gewisses Entwicklungspotenzial hat. Aber vielleicht haben ja beide Seiten dann letzten Endes, also der VfB und Kiesewetter, erkannt, dass es doch nicht so richtig passt und man hat sich lieber getrennt. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich glaube nicht, dass Jerome Kiesewetter davon ausgeht, dass er in Düsseldorf perspektivisch gesehen erfolgreicher sein kann. Ja, also ich glaube schon, dass der Kiesewetter einfach geguckt hat, okay, es scheint für mich jetzt nicht unbedingt Verwendung in der ersten Mannschaft des VfB Stuttgart zu sein. Ich werde da vielleicht nur Ergänzungsspieler werden und in Düsseldorf habe ich wenigstens die Möglichkeit, von Anfang an zu spielen. Und unter diesem Hintergrund könnte es sein, dass er gesagt hat, da gehe ich mal nach Düsseldorf und versuche da mein Glück. Es gibt natürlich auch noch ein paar Gerüchte und auch so halbe Aufklärungen in Sachen Transfers. Ein Spieler, der eigentlich direkt mit dem Abstiegstag immer wieder hier kolportiert wurde, war Carlos Embalo von Palermo. Da hieß es dann relativ schnell, das sei so gut wie fix und man müsse jetzt nur noch sich um so Kleinigkeiten kümmern und dann würde Embalo hier beim VfB unterschreiben. Dann hat man lange nichts mehr von diesem Spieler gehört und auch hier in den Stuttgarter Nachrichten wurde es ein bisschen ruhiger. Jetzt hört man, dass Embalo angeblich bei Palermo verlängern möchte und nicht zum VfB gehen will. Und ja, gut, dann hat sich das Thema auch erledigt. Aber auch bei Embalo, er ist halt ein junger Spieler, 21 glaube ich, und gilt als ja ganz gutes Talent so. Also ist mit Sicherheit nicht jetzt gerade ein herausragendes Talent, aber er hat schon seine Qualität und das ist vermutlich einfach auch so ein bisschen zocken, wenn du so einen Spieler holst. Also es kann natürlich total super für dich ausgehen und der Spieler spielt in 2-3 Jahren so eine große Rolle in deiner Mannschaft, dass du froh bist, dass du ihn halt damals schnell verpflichtet hast, als noch nicht so viele Vereine ihn auf der Rechnung hatten. Es kann aber auch völlig nach hinten losgehen und in Stuttgart kennen wir uns ja mit solchen Transfers aus, wo man davon ausgeht, dass der in 1-2 Jahren den Durchbruch schafft und dann kriegt man ihn nicht mehr los. Das ist ja wirklich nichts Unbekanntes für uns hier in Stuttgart. Und ich habe ja mal vor ein paar Wochen gesagt, eigentlich möchte ich keine Experimente jetzt in dieser Zweitligasaison. Ich möchte handfeste Transfers, handfeste Verpflichtungen, auch die Position des Sportdirektors etc. angeht. Und man scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Also der Terodde-Transfer ist für mich wirklich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, großartig. Und Kaminski macht auch einen vernünftigen Eindruck. Also, ja, also dann lieber solche Spieler als so ein Embardo, von dem ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, ob der Stuttgart weiterhelfen würde. Ein Spieler will uns übrigens verlassen. Das Gerücht gibt es schon lange. Die Rede ist von Seri Dier. So richtig was Neues kann ich euch zwar nicht erzählen, aber man hört immer mal wieder hier in Stuttgart, dass Dier weg will, weiterhin. Er möchte den Verein verlassen und der VfB tut aktuell alles, um ihn zu halten. Sprich, Stuttgart möchte ihn auf keinen Fall verlieren, aber Dier sei wirklich wechselwillig. Das überrascht mich so ein bisschen, denn ich habe eigentlich gedacht, dass diese ganzen Gerüchte, dass er aufgrund der Dutt-Entlassung beleidigt ist und den Verein verlassen will, dass das einfach nur Bullshit ist. Und es scheint sich jetzt herauszustellen, dass es doch kein Bullshit ist, dass er wirklich unzufrieden ist und ja seinen Unmut damit kundmachen möchte, dass er sagt, ich gehe. Ist natürlich rein menschlich gesehen, sollte es stimmen, sehr, sehr fragwürdig. Und ob man dann so einen Spieler unbedingt halten sollte, ist dann die zweite Frage. Ich meine, wenn er wirklich weg will, wenn das seine Priorität ist, ja, dann, also wir brauchen schon sehr motivierte Spieler in der zweiten Liga, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob da so ein Dier, der dann beleidigt ist und so viel weiterbringen kann. Und vielleicht kann man ein paar Millionchen kriegen und einen Ersatz verpflichten. Aber es ist natürlich nicht so leicht für den VfB, einen gleichwertigen Ersatz für Dier zu finden. Ja, also wir haben sowieso schon das Problem, dass im Mittelfeld Didavi fehlen wird. Dann auch noch Dier weg. Das ist natürlich dann schon übel. Ich verstehe, dass sie ihn halten möchten, aber mal sehen, wie das ausgeht. Ein weiterer Spieler soll auch unbedingt gehalten werden. Die Rede ist natürlich von Timo Baumgartl. Da habe ich, glaube ich, letzte Woche oder so schon mal erzählt, dass RB Leipzig auch an Timo Baumgartl großes Interesse haben soll. Mittlerweile hat Baumgartl schon gesagt, ich sehe meine Zukunft nicht bei RB Leipzig. Ich möchte hier in Stuttgart helfen, dass die Mannschaft schnell wieder aufsteigt. Dann hat man mal gehört, dass der HSV Nägel mit Köpfen machen möchte und angeblich 8 Millionen Euro für Baumgartl geboten hat. Also auch ein Erstligist, der an Timo Baumgartl so ein bisschen rumgräbt. Und ja, also hier ist die Meinung des Vereins wohl relativ klar. Er soll unbedingt bleiben. Die Meinung des Spielers wurde letzten Endes ja auch kundgetan in den letzten Tagen. Er selber hat gesagt, er möchte nicht nach Leipzig. Er hat jetzt nicht gesagt, er möchte nach Hamburg. Aber ich verstehe das so, wenn ein Spieler sagt, ich möchte helfen, dass der VfB schnell wieder aufsteigt, dass er dann auch keine Wechselabsichten in Richtung Hamburg haben sollte. Also ganz wichtig, dass Baumgartl bleibt. Jos Luukay möchte ja um Baumgartl herum die neue Abwehr formieren, dann wahrscheinlich mit Kaminski als Innenverteidigerpärchen. Rechts wird aller Wahrscheinlichkeit nach Kevin Großkreuz spielen und links hoffe ich auf Insua, dass er gehalten werden kann. Ansonsten ist dann wahrscheinlich Heise der erste Kandidat, sollte Insua doch noch den Verein verlassen. Ein Spieler wird uns definitiv verlassen, das ist natürlich Philipp Kostic. Auch hier ist nur die Frage, wohin geht es letzten Endes und wie viel Kohle bringt er uns ein? Man hört so viel wieder in den letzten Tagen, allerdings nichts hundertprozentig Konkretes. Zuerst hieß es, die 15 Millionen, die als feste Ablösesumme in seinem Vertrag verankert wurden, sollte der VfB absteigen. Ihr kennt die Geschichte, Dutt hat ihm diese Klausel irgendwie in der Winterpause in den Vertrag geschrieben. Also sollte der VfB absteigen, kann er für 15 Millionen gehen. Da hieß es dann letzte Woche irgendwann mal, ja, die Klausel wäre abgelaufen und jetzt könnte der VfB praktisch wieder mehr verlangen und würde angeblich auch 20 Millionen jetzt wieder für ihn verlangen. Jetzt habe ich gestern oder vorgestern gelesen, das stimme nicht. Diese festgeschriebene Ablöse gelte weiterhin. 15 Millionen ist das, was man für den Herrn Kostic auf den Tisch legen muss. Dann kann er gehen. Und aktuell deutet vieles auf Valencia hin. 1,5 Millionen Euro Jahresgehalt werden da immer wieder ja so durchs Dorf gereicht. Und da erinnere ich noch an, ach nee, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Merkt euch das mal, 1,5 Millionen Euro ist gleich ganz interessant. Wie gesagt, es sieht danach aus, dass er nach Spanien geht, Stand jetzt. Und was vielleicht auch noch interessant ist, der letzte Verein von Philipp Kostic, Groningen, verdient bei diesem Transfer natürlich mit, so wie das heutzutage immer ist, wenn junge Spieler den Verein verlassen, gibt es meistens so eine Bonusvereinbarung und Groningen würde 15% der erzielten Ablösesumme bekommen und das wäre natürlich für den holländischen Verein, der ja bekannt ist für eine gute Jugendarbeit, auch nochmal ja, eine schöne Vergütung, kann man so sagen. Ich hoffe, dass diese Kostic-Geschichte auch jetzt demnächst endlich geklärt ist, dieses ewige Hin und Her, das geht einem irgendwie auf den Sack, weil man hat mit diesen Spielern abgeschlossen und so richtig gehören sie auch gar nicht mehr zu uns, ja, auch wenn ich das dann zum Beispiel jetzt gelesen habe mit Florian Klein, dass er ja beim VfB spielt, ja, gestern hat die österreichische Nationalmannschaft sehr ja, VfB-esk, möchte ich fast sagen, ihr Aufstiegsspiel gegen Ungarn verloren und da wurde natürlich davon gesprochen, dass Florian Klein vom VfB Stuttgart ist oder bei uns halt spielt. Aber eigentlich habe ich mit dem Spieler schon völlig abgeschlossen. Deswegen hoffe ich, dass diese ganzen Spieler, die entweder nicht mehr bei uns spielen möchten oder gehen müssen, weil wir die Kohle verdienen wollen, dass das jetzt endlich bald alles geklärt ist. Ja. Ein weiterer Spieler, der das Weite suchen wird, ist Toni Sunic. Da sieht es so aus, dass er nach Saloniki wechselt. Ja, ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon mal erzählt, dass es da Interesse gibt. Jetzt soll es angeblich ganz, ganz konkret werden. 2,5 Millionen wollen die für den zahlen. Nehmen wir natürlich gerne. 3 Millionen haben wir damals bezahlt. Also damals ist er noch nicht so lange her. Er war ja mehr oder weniger der Nottransfer in der Länderspielpause. Ich glaube, nach dem 3. oder 4. Spieltag hat man schnell noch Toni Sunic verpflichtet. Dann sah es am Anfang auch gar nicht so schlecht aus. Hat gleich sein erstes Bundesligator gegen die Hertha erzielt in seinem ersten Bundesligaspiel. Danach hat er nicht mehr ganz so das halten können, was er damals versprochen hat. Also sollte der VfB wirklich 2,5 Millionen von Saloniki für Sunic bekommen, muss man diesen Transfer sofort verführen. Also das gar nicht lange warten, nicht überlegen, weg. Einfach weg. 2,5 Millionen kann man machen. Ein anderer Spieler, der möchte auch nach Spanien. Also jedenfalls gibt es das Gerücht, dass Primislav Titon bei La Coruña im Gespräch sei. Die wollen 300.000 Euro für unsere Nummer 2. Ja, sage ich mal hier ausdrücklich dazu, wenn nicht sogar Nummer 3, gezeigte Leistung eher Nummer 4. Ja, die möchten 300.000 Euro für den bezahlen und auch hier sage ich weg. Ja, wir können uns eh nicht 2 Torhüter leisten mit einem hohen Jahresgehalt und also wir brauchen, glaube ich, nicht darüber reden, welcher Torwart uns verlassen soll. Und eigentlich ist die Sache ja eigentlich, wie gesagt, schon durch. Also wir haben das, oder ich habe das ja hier auch schon häufiger erwähnt, dass sich Langerak nachhaltig für den VfB ausgesprochen hat und einen Wechsel nicht in Betracht zieht. So muss es sein. Und jetzt komme ich zu Georg Niedermeier, der ja eigentlich schon nicht mehr beim VfB ist. Bis zum 30.06. steht er zwar noch unter Vertrag, aber auch mit diesem Spieler habe ich schon abgeschlossen. Und ich habe euch ja vorhin erzählt, dass Kostic angeblich so um die 1,5 Millionen in Valencia verdienen soll im Jahr. Und jetzt hört mal her, das ist wirklich spektakulär. Niedermeier ist aktuell bei Ingolstadt im Gespräch. Das finde ich schon, allein das ist schon eine Meldung, denn wie dieser Spieler es geschafft hat, einen Bundesligisten auf sich aufmerksam zu machen, das ist wirklich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, dass er irgendwas ist das noch der Reuter, der Sportdirektor? Ich glaube schon, dass er irgendwas gegen den in der Hand hat. Irgendwie ein Nacktbild oder so. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man auf Niedermeier kommt als Innenverteidiger. Auf jeden Fall, hätte Ingolstadt wohl Interesse an Niedermeier, aber es scheitert dann wohl an Niedermeiers Monatsgehaltsforderung. Und so Niedermeier, der ja wirklich unfassbar gute Leistungen gezeigt hat, möchte gern ein 6-stelliges Monatsgehalt. Und wer jetzt rechnen kann, ist klar im Vorteil. 12 Monate sind's, dann sind wir also bei Minimum 1,2 Millionen im Jahr. Und ich würde mal sagen, entscheidet selber. Also ich weiß nicht so richtig, Kostic bekommt also vermutlich 1,5 Millionen von Valencia. Der Niedermeier meint, du, also 1,2, eher mehr, bin ich auf jeden Fall auch wert im Jahr. Ja, lass ich einfach mal so stehen. Georg Niedermeier, es ist unfassbar, dieser Typ. Ich hoffe irgendwie, dass der nicht in der Bundesliga bleibt. Aber ich möchte ihn auch nicht in der zweiten Liga sehen. Ich gönne ihm gar nichts, überhaupt nichts. Schnell weiter. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, einen dritten Transfer, der im April schon fix gemacht wurde, den vergisst man immer ganz gerne. Jean Zimmer hat am Wochenende für einen guten Zweck in seiner Heimat gekickt und hat so ein paar Sachen erzählt, unter anderem, dass er heute, ich nehme den Podcast am Mittwoch auf, nach Stuttgart ziehen wird. Ja, nächste Woche Mittwoch geht's ja los, Trainingsauftakt, 22. nicht vergessen, 18 Uhr. John Zimmer hat sich jetzt heute dazu entschlossen, nach Stuttgart zu ziehen, braucht eine Woche Akklimatisierungszeit, kann man verstehen, die Sprache ist nichts für jeden hier im Schwabenland. Und also ich denke mal, aktuell wird bei Zimmers ordentlich Möbel gehuckt. Viel Spaß an dieser Stelle an alle Umzugshelfer. Ja, und was auch noch interessant ist, und da werde ich gleich noch ein paar andere, das kann ich eigentlich miteinander verbinden, was auch noch interessant ist, heute wurden die neuen Trikotnummern bekannt gegeben und Zimmer hat noch keine Rückennummer bekommen, denn das liegt daran, dass Jan Kliment aktuell John Zimmers Lieblingsnummer trägt, die Nummer 39. Ja, das ist eigentlich Zimmers Rückennummer. Und wir wissen ja alle, der Herr Kliment hat uns auch nicht so richtig überzeugt und gilt auch, oder der VfB ist auch auf der Suche nach einem Abnehmer für Jan Kliment. Und deswegen wartet man aktuell noch so ein bisschen ab, ob die 39 frei wird. Dann würde Zimmer natürlich seine 39 bekommen. Ansonsten bekommt er eine andere Nummer. Und wenn wir schon bei Nummern sind, Kevin Großkreuz, den verbindet man eigentlich mit der Nummer 19, denn in Dortmund trug er immer diese Nummer 19. Beim VfB war die belegt, als er im Winter kam, denn Timo Werner hat die Nummer 19 getragen und jetzt ist ja Timo Werner weg und da bietet sich natürlich die Möglichkeit für Kevin Großkreuz, sich diese Nummer wieder unter den Nagel zu reißen. Er hat gesagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Nummer für mich, deswegen habe ich diese Chance auch beim Schopf gepackt und habe mir die Nummer 19 gesichert. Er hat erzählt, dass für ihn das wirklich eine Nummer ist, die ihn schon in seinem ganzen Leben begleitet und deswegen sei es ihm auch so wichtig, aber er hat sich gleich dann entschuldigt bei den ganzen Fans, die sich schon neue Trikots gekauft haben mit der Nummer 15, die er bislang trug und hofft so ein bisschen auf das Verständnis der Fans, dass die jetzt nicht beleidigt sind. Wir kennen die Geschichte, glaube ich, noch alle von Bastian Schweinsteiger, der nach Menu gewechselt ist und da gab es ja auch diesen Trikot-Gate, möchte ich mal sagen, dass er zuerst eine andere Nummer bekam und dann haben sich viele Fans schon das Trikot gekauft mit seiner neuen Nummer beim Menu und dann hat er wieder die alte Nummer, die er früher bei Bayern getragen hat, bekommen und viele waren beleidigt, dass sie jetzt praktisch ein falsches Schweinsteiger-Trikot sich gekauft haben. Ja, dieses Problem, da hat sich der gute Kevin Großkreuz auch schon was überlegt, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er sich schon was überlegt hat, aber er behauptet jedenfalls, dass er sich was einfallen lassen wird für alle Fans, die schon das neue Trikot mit der 15 anstatt der 19 gekauft haben. Also solltet ihr einer der wenigen sein, oder der vielen, ich kenne mich ja da jetzt gerade auch nicht so aus, wie viele Trikots da schon über die Ladentheke gingen, die Großkreuz 15 auf dem Rücken tragen, ihr solltet mal in den nächsten Wochen immer mal wieder auf Instagram vorbei surfen, denn ich gehe mal davon aus, dass Kevin Großkreuz, wie wir ihn hier nur noch nennen, Kevin Großkreuz da vermelden wird, was für eine tolle Aktion er sich für die Fans einfallen lassen hat, die schon das alte Trikot, sage ich jetzt mal, oder seine alte Nummer gekauft haben. Ja. Was auch noch interessant ist, Maxim, ja, bekommt die Nummer 10 von Daniel Didavi. Damit dürfte, glaube ich, auch geklärt sein, ob Maxim bleibt oder nicht. Also so richtig viele Gerüchte gab es um einen möglichen Weggang ja nicht, aber es gab immer wieder das Gerücht, dass nicht alle sicher sind, ob Maxim ja diese große Rolle eines Spielmachers ausfüllen kann. Jetzt mit der Vergabe der Rückennummer 10 ist das, glaube ich, geklärt. Jos Luhukay scheint auf ihn zu bauen und gibt ihm diese wichtige Nummer. Natürlich, diese Nummern sind Schall und Rauch, also der wird durch die Nummer 10 jetzt wahrscheinlich nicht besser als mit der Nummer 44. Nichtsdestotrotz ist das, kann ich mir vorstellen, für so einen Spieler schon wichtig, so eine aussagekräftige Nummer zu tragen. Also das glaube ich schon. Und ich hoffe, dass Maxim diese Zweitligasaison nutzt, um endlich das abliefern zu können, was auch merklich in ihm schlummert. Also immer wenn er auf dem Platz steht, hast du schon das Gefühl, das ist einer, der wirklich unheimlich viel Potenzial hat. Aber so richtig abrufen kann er es dann doch nicht. Also das ist manchmal fast schon zum Verzweifeln. Ich erinnere mich da an wirklich viele Spiele, in denen er eingewechselt wurde und gute Leistungen gebracht hat. Und dann gab es wieder so Momente, da sollte er zum Beispiel einen verletzten oder gesperrten Daniel Didavi ersetzen. Und er konnte überhaupt nicht abliefern. Also das ist wirklich schwierig. Ich hoffe, dass er die Zweitligasaison nutzen kann, um endlich einen Tritt zu kommen. Die Spielweise in der zweiten Liga ist zwar robuster, aber auch langsamer. Und ja, jetzt gilt es einfach, Daumen zu drücken. Es kann uns, glaube ich, wirklich schlimmer erwischen. Also mit Maxim als Nummer 10 in der zweiten Liga. Ich glaube, da würde fast jeder andere Verein mit uns sofort tauschen in der zweiten Liga. Also von daher sehen wir das Ganze jetzt einfach mal positiv. So, dann, was gibt's denn sonst noch so zum Erzählen? Oh, nur eigentlich, Was interessant ist oder was Schönes ist, dass in den ersten 12 Tagen, seitdem die alten Dauerkartenbesitzer sich wieder neue sichern konnten, bereits 10.000 Dauerkarten verkauft wurden. Das finde ich wirklich toll. Also, da kann man nun wirklich nicht meckern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Lust auf Erfolg. Ich glaube, das ist das. Ja, wir haben jetzt hier in Stuttgart wirklich viele Jahre der Mittelmäßigkeit erfahren, aber das stimmt ja noch nicht mal. Also wir waren ja eher dann, wenn dann überhaupt, unteres Mittelmaß und eher Abstiegskampf war bei uns angesagt. Und viele gehen, glaube ich, davon aus, dass der VfB in der Zweitligasaison jetzt in der anstehenden für Furore sorgen könnte und da wirklich einen Sieg nach den anderen einfahren kann und fast schon muss. Ja, also das kann man ja schon so sehen, dass der VfB absoluter Top-Favorit ist in der zweiten Liga. Und ich glaube schon, das ist Lust auf Erfolg, ja, dass viele einfach da Spektakel sehen möchten und deswegen die Dauerkarten sich kaufen. Ich finde es aber gut. Also ja, unterstützt die Mannschaft, so billig wird man den VfB vermutlich nicht mehr sehen können. Ich gehe einfach davon aus, weiterhin, dass wir direkt aufsteigen und dann werden natürlich die Dauerkartenpreise und die Tagesticketpreise wieder erhöht werden. Also ich glaube, ab 1. Juli können dann alle die Dauerkarten sich holen, die eine möchten. Nutzt diese Gelegenheit. Es ist wirklich zum Empfehlen, glaube ich. Was ich auch noch gesehen habe gestern, das fällt mir jetzt gerade so am Rande ein. Ich habe mir gestern das zweite Euro 2016 Spiel angeguckt, das zweite EM-Spiel. Ich verfolge die EM wirklich kaum. Ich gucke mir zwar die Ergebnisse an, aber die Spiele. Also erstens interessiert es mich nicht so richtig. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich im Vorfeld tierisch auf die EM gefreut, aber dann pünktlich zum Start war alles wieder verschwunden. Ich habe mir das Deutschlandspiel mehr oder weniger so nebenbei angeguckt, denn ich musste mir eine neue Waschmaschine kaufen. Und ihr wisst vielleicht, wie das heutzutage ist, wenn man eine neue Waschmaschine oder überhaupt ein neues Haushaltsgerät braucht, sitzt man erstmal gefühlte 18 Wochen vor seinem Computer und durchsucht alle möglichen Portale, um ja nicht eine falsche Waschmaschine zu kaufen, sondern die billigste und beste. Und das Prozedere habe ich während des Deutschland-Ukraine-Spiels gemacht. Das war das erste Spiel, das überhaupt über 90 Minuten über meinen Fernseher flimmerte jetzt bei dieser EM. Und gestern habe ich mir die zweite Halbzeit angeguckt, Portugal gegen Island, was sehr unterhaltsam war, muss man sagen. Und ich habe einen alten Bekannten wieder gesehen, Jonny Sverrisson, den kennen wir hier in Stuttgart natürlich noch. Der hat Anfang der 90er Jahre hier in Stuttgart gespielt. Das wollte ich einfach mal erwähnt haben. Vielleicht achtet ihr als VfB-Fans jetzt beim nächsten Island-Spiel auch darauf. Jonny Sverrisson, unser ehemaliger Jolly, ist Trainer der isländischen Nationalmannschaft. Und das kann man ja immer mal so im Hinterkopf behalten. Man weiß ja nie. In Stuttgart haben wir ja einen sehr hohen Trainerverschleiß. Also wenn mal wieder das Anforderungsprofil vorsieht, dass einer mit Stallgeruch kommen soll, Jonny Sverrisson ist vielleicht dann auch im Gespräch. Es gibt noch ein paar Testspiele, die bekannt gegeben wurden. Eins habe ich vergessen, das andere konnte ich mir merken, denn am 3.7. spielt der VfB gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Los geht's um 15 Uhr. Ich erwähne das immer ganz gerne, weil das ist immer so ein Moment, diese Testspiele. Da kann man den Spielern sehr, sehr nahe sein. Also mir gefällt das eigentlich immer, mal zu so einem Testspiel zu gehen, weil dann nehmen sich zum einen die Spieler ein bisschen mehr Zeit, um danach noch Autogramme zu schreiben oder vielleicht auch mal nur einfach kurz ein paar Wörter zu wechseln. Also das habe ich auch schon mal gemacht. Also deswegen solltet ihr da Zeit haben, 3.7., 15 Uhr, Sonnenhof, Groß Asbach, einfach mal vorbeigucken. Wobei es natürlich jetzt hier sich nicht um so ein typisches Dorfstadion handelt und vielleicht verspreche ich da jetzt zu viel und man kann doch nicht so einen kleinen Plausch mit den Spielern halten. Aber man kann sich zumindest mal ein Bild von der Mannschaft machen und das kann ja nicht schaden. Dann, das muss man auch unbedingt noch sagen, der VfB ist natürlich weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger für Robin Dutt. Man hört nur irgendwie gar nichts mehr. Und die Kandidaten, die hier weiter gehandelt werden, haben sich nicht großartig geändert. Jochen Sauer von RB Salzburg, über den haben wir schon gesprochen, und Stefan Schwarz von Augsburg sind beide weiterhin im Rennen. Und jetzt kommt's. Dirk Dufner ist im Rennen. Dirk Dufner von Hannover. Ach hey, also da weiß ich nicht so richtig, ob das der Mann ist, den wir hier möchten in Stuttgart. Ich weiß, der hat so ein bisschen durch seine Freiburger Zeit einen leicht lokalen Touch. Aber nee, der hat mich in Hannover wirklich überhaupt nicht angemacht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das ist nun wirklich kein Typ, den ich hier brauchen kann. Ja? Also mich persönlich würde dieser Jochen Sauer von Salzburg irgendwie reizen. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen da endlich mal was Neues gibt und wir auch diese Position ersetzt haben und das Thema Dutt dann endlich verschwindet. Ja. So, das war's eigentlich. Komm mal, ach, guck mal, jetzt sehe ich ja gerade noch was, das kann ich noch mit erwähnen. Max Bezuschkow und Arianti Ferrati sind im vorläufigen EM-Kader der U19. Das ist ja schön. Unsere Jugend. Ja? Zwei Spieler fahren mit zur EM. Vielleicht. Das ist ja nur der vorläufige Kader. Wenn wir schon bei der Jugend sind, muss man leider sagen, dass der VfB Stuttgart es nicht geschafft hat, in der Endrunde der B-Juniorenmeisterschaft ins Finale zu kommen. Man hat ja das Hinspiel es war vor einer Woche, hier in Stuttgart 2-3 verloren gegen Dortmund, gegen die Dortmunder U17. Und das Rückspiel fand am Sonntag statt und da ging man so richtig unter in Dortmund 5-1. Das war natürlich dann nicht so gut. Aber man hat zumindest hier den Titel Süd-Süd-West oder wie die Liga genannt wird, geholt vor den Bayern. Das ist ja immerhin etwas. Also wir müssen hier in Stuttgart jetzt mal kleine Brötchen backen und sind zufrieden mit dem Titel B-Junioren-Bundesliga Süd-Süd-Westmeister. Damit geben wir uns zufrieden. So, das war's nun wirklich. Sollte euch der ganze Quatsch hier irgendwie zusagen, dann bitte ich euch auf iTunes vielleicht mal kurz ein paar Sterne zu vergeben für diesen kleinen Podcast für Ecken2Elver-VfB. Ich hoffe, dass wir auch bald wieder eine normale 4Ecken2Elver-Ausgabe aufnehmen. So ein bisschen scheitert das gerade an diverse andere Sachen. Ja, ich kann euch noch nicht mal so richtig sagen, an was es scheitert. Ja, also es gibt ständig vom Chris die Anmerkung hier, da könnten wir doch mal wieder zusammensenden, aber eigentlich habe ich da keine Zeit. So hören sich dann immer die die Anstrengungen aus Hannover an, möchte ich mal sagen. Also er schlägt zwar immer wieder Daten vor, an denen er dann zwar keine Zeit hat, aber immerhin schlägt er irgendwas vor. Also ich sage nicht, dass unser Haussegen gerade schief hängt, aber die Prioritäten sind offensichtlich gerade auf andere Projekte definitiv verlegt worden. So muss man sagen. Gut. Auch finde ich ja schön, dass ich hier noch mit so einer erfreulichen Nachricht schließen kann. Vielleicht dann bis nächste Woche, je nachdem, was passiert. Ich versuche den Podcast so ein bisschen auf Donnerstag abzuschieben, das will ich noch kurz sagen, weil Donnerstag ist so der Tag, an dem ich am meisten Zeit habe. Und kann gut sein, dass 4 Ecken 2 Elber VfB nächste Woche Donnerstag erscheint. Bis dahin, tschüss.